6. Sätze aufbauen. Sprechen Sie laut nach. A. Zum Deutschkurs. Mit der U-Bahn zum Deutschkurs. Ich fahre mit der U-Bahn zum Deutschkurs. B. Am Marktplatz. In der Commerzbank am Marktplatz. Ich arbeite in der Commerzbank am Marktplatz. C. In Berlin. Ich wohne in Berlin. Ich arbeite in Potsdam und wohne in Berlin. D. Mit der Straßenbahn zur Arbeit. Eine halbe Stunde mit der Straßenbahn zur Arbeit. Ich fahre eine halbe Stunde mit der Straßenbahn zur Arbeit. Am Morgen fahre ich eine halbe Stunde mit der Straßenbahn zur Arbeit. E. Mit dem Zug in die Stadt. 20 Minuten mit dem Zug in die Stadt. Morgens 20 Minuten mit dem Zug in die Stadt. Ich fahre morgens 20 Minuten mit dem Zug in die Stadt.